Dein Deutschlehrer brachte dir beständig bei zu lesen. Doch im Nachhinein gesehen ist das Mansplaining gewesen. Traumatisches Erlebnis, aber wir stehen hinter dir und sehen es als Beweis dafür, dass Rap Culture existiert. Doch selbst ist die Susi. Und ohne lange nachzudenken, bringt sie sich dann bei, mit zweierlei Maß zu messen. Sie vereint viele Talente von echt unfassbarem Wert. Zum Beispiel sich selbst anzulügen, ohne dass man es merkt. Und du hast Statistik studiert, bist ein Macker und willst dir jetzt noch ein paar Fakten präsentieren. Komm mal klar, als ob sie mit solchen Männern redet. Und dass Bill Gates mehr verdient, liegt nur am Gender Pay Gap. Ist egal, dass du im Durchschnitt eine bessere Bildung genießt und ein paar Jahre länger lebst, denn du wirst unterdrückt. Bist in Rage, weil Barbie ein Frauenbild vermittelt, das unrealistisch ist, aber He-Man ist chillig. Du willst, dass vor dem Gesetz alle gleich sind, doch Geburtsmerkmale prägen dein Feindbild. Das geht gar nicht klar, doch für dich geht das klar. Du willst, dass vor dem Gesetz alle gleich sind, doch Geburtsmerkmale prägen dein Feindbild. Das geht gar nicht klar, doch für dich geht das klar. Du bist schwer getroffen von ein paar Tierschad, das wirklich streng bestimmt, was du in deiner Freizeit machen darfst. Zerstärke deinen Pfad, der dich zu deinem Glück führt. Und wenn es mal nicht klappt, dann nur weil du unterdrückt wirst. Es ist egal, wie man sich selbst sieht. Jede Form von Kritik ist objektiv gesehen Hate Speech. Früher waren Quellen wichtig und du opferte Stunden. Doch für unliebsame Fakten wurde die Blockfunktion erfunden. 2017 und immer noch dasselbe. Auf jedem Wahlzettel zählt deine Stimme nur die Hälfte. Du durftest nie Fußballspielen, dann wärst du getötet worden. Und nun ist Anita Sarkeesian dein allergrößtes Vorbild. Ist egal, dass du im Durchschnitt eine bessere Bildung genießt und ein paar Jahre länger lebst, denn du wirst unterdrückt. Bist in Rage, weil Barbie ein Frauenbild vermittelt, das unrealistisch ist, aber He-Man ist chillig. Du willst, dass vor dem Gesetz alle gleich sind, doch Geburtsmerkmale prägen dein Feindbild. Das geht gar nicht klar, doch für dich geht das klar. Du willst, dass vor dem Gesetz alle gleich sind, doch Geburtsmerkmale prägen dein Feindbild. Das geht gar nicht klar, doch für dich geht das klar. Dass ihr bei Kleinigkeiten die Opferkarte zieht, haben wahre Opfer nicht verdient. Ihr macht Täter aus Leuten, die keinem was taten, außer euch ihre Meinung zu sagen. Dass ihr die Opferkarte zieht, haben wahre Opfer nicht verdient. Ihr macht Täter aus Leuten, die keinem was taten, außer euch ihre Meinung zu sagen.